das ist, für die Gottesfürchtigen. Für diejenigen jedoch, die das Maß an Frevel überschreiten, wird es wahrlich eine schlechte Heimstatt geben.